Erste Sklaven sollen ihren Herren allen Respekt zeigen, damit niemand schlecht über Gott oder die christliche Lehre spricht. Zweiter, wenn die Herren auch Christen sind, sollen die Sklaven sie nicht weniger achten, sondern ihnen noch besser dienen, weil sie geliebte Brüder unterstützen. Dritter, wer jedoch etwas anderes lehrt und nicht den gesunden Worten von Jesus Christus folgt, der lehnt die wahre Lehre ab. Vierter, solche Menschen sind eingebildet und verstehen nichts, da sie nur über Worte streiten wollen, was zu Neid und bösen Vermutungen führt. Fünfter, es entstehen ständige Konflikte zwischen Menschen, die die Wahrheit verloren haben und denken, dass man mit Religion reich werden kann. Sechster, tatsächlich ist der Glaube ein großer Gewinn, wenn man mit dem zufrieden ist, was man bereits besitzt. Siebter, wir haben schließlich nichts in diese Welt mitgebracht, weshalb wir auch nichts aus ihr mitnehmen können, wenn wir sterben. Achter, wenn wir also genug Nahrung und Kleidung haben, dann sollten wir damit zufrieden sein und nicht nach mehr verlangen. Neunte, Menschen, die unbedingt reich werden wollen, geraten oft in Versuchung und verstricken sich in schädliche Wünsche, die sie zerstören. Zehnter, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel für alles Böse, weshalb manche Menschen ihren Glauben verlassen und sich selbst viel Leid zugefügt haben. Elfter, du aber, als ein Mann Gottes, sollst vor diesen Dingen fliehen und stattdessen nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Geduld streben. Zwölfter, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und halte am ewigen Leben fest, zu dem Gott dich gerufen hat, als du dich vor vielen Zeugen zu ihm bekannt hast. 13. Ich befehle dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus mutig die Wahrheit gesagt hat, 14. Halte dich treu an diesen Auftrag, damit du ohne Fehler und ohne Tadel bleibst, bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt. 15. Gott wird ihn zur richtigen Zeit erscheinen lassen, denn er ist der alleinige Herrscher, der König aller Könige und der Herr aller Herren. 16. Er allein ist unsterblich und wohnt in einem Licht, das so hell ist, dass kein Mensch ihn sehen kann oder jemals gesehen hat. 17. Befiehl den Reichen in dieser Welt, dass sie nicht stolz sein sollen und ihre Hoffnung nicht auf unsicheres Geld setzen dürfen. 18. Sie sollen stattdessen Gutes tun und reich an guten Taten sein, indem sie großzügig sind und gerne mit anderen teilen. 19. Auf diese Weise sammeln sie einen wertvollen Schatz für die Zukunft, damit sie das wahre und ewige Leben gewinnen können. 20. Lieber Timotheus, bewahre das Vertrauen, das man dir geschenkt hat, und meide leeres Gerede sowie falsches Wissen, das der Wahrheit widerspricht. 21. Einige Menschen haben behauptet, dieses Wissen zu besitzen und haben dadurch den richtigen Weg des Glaubens verloren. Die Gnade sei mit euch.